nochmal singen. Lass es uns nochmal singen. Du bist würdig, treuer Freund. Oh, sieh ihn einfach. Er hat dich zuerst geliebt. Und er möchte dein bester Freund sein. Psalm 96, Vers 6 heißt es, Majestät und Pracht gehen von ihm aus. Seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Weißt du, unser Bräutigam Jesus ist schön. Das heißt, in Hohelied 5, Vers 10 heißt es, mein Geliebter strahlt vor Schönheit und Kraft. Unter Tausenden ist keiner wie er. Er ist der Schönste unter Tausenden. Und er möchte heute Morgen seine Schönheit in Herrlichkeit in unserer Mitte offenbaren. Es ist seine Herrlichkeit, seine Abstrahlung. Sind Schönheit. Oh, lass uns eintunen, einstellen, wirklich auf diese Frequenz seiner Schönheit heute Morgen. Die Schönheit deines Bräutigams, die Schönheit Gottes. Herrlichkeit heißt auch Schönheit. Die Schönheit der perfekten Ordnung Gottes. Die Schönheit der perfekten Schöpfungsordnung in unserem Leben. Kana mashanda la la la mando do do do e ara la mando ra ra ra ra che ara la ra ra ra ra do do do do do da ra ra ra corre per ara da ra ra ra ra che ara ra ra la manda la la la corre per ara da ra ra ra che ara ra da ra ra ra ra che ara ra ra do do do do an Jesus. Oh, wir beten dich an, Herr, in deiner Schönheit und Pracht, in deiner Majestät und Herrlichkeit. Oh, du bist der Gott der Wunder. Wunder deiner Herrlichkeit. Wunder deiner Schönheit. Oh, du bist der Gott der Wunder. Schau ihn an. Schau ihn an in seiner Herrlichkeit. Schau ihn an in seiner Schönheit. Schau ihn an. Halleluja, Jesus. Er ist hier. Jesus ist hier. Sein Geist ist hier. Spring hinein in diese Substanz seiner Herrlichkeit, in diese wunderwirkende Substanz seiner Herrlichkeit. Oh, oh, in diese Substanz der Schönheit des Himmels. Seine Herrlichkeit. alles vertreibt, was nicht mit seiner Herrlichkeit übereinstimmt. Alles vertreibt, was Feindliches, alles vertreibt, was Negatives, alles vertreibt, was finster ist, alles vertreibt, was böse ist. Seine Herrlichkeit, die Schönheit seiner Herrlichkeit vertreibt alles andere aus unserem Leben. Oh, sie vertreibt Streit und Eifersucht, Neid und Zank aus unserem Leben. Oh, sie vertreibt alles, was der Schönheit Gottes entgegensteht aus unserem Leben. Stress und Druck und Hektik und Ungeduld, sie werden vertrieben aus unserem Leben. Vertrieben aus unseren Seelen durch die Schönheit. Die Schönheit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Lass die Wolke seiner Herrlichkeit deine Seele einnehmen heute Morgen. Lass die Wolke seiner Herrlichkeit jeden Bereich deiner Seele einnehmen heute Morgen. Auch du über Livestream. Lass die Wolke seiner Herrlichkeit jeden Bereich deiner Seele einnehmen heute Morgen. Oh, Rekanamando, Koramandaramando. Halleluja. Halleluja. Kinder, Herr, füll deine Kinder mit deiner Herrlichkeit. Füll deine Kinder mit deiner Herrlichkeit, Herr. Füll deine Kinder mit deiner Herrlichkeit. Oh, seine Herrlichkeit bringt Frieden. Seine Herrlichkeit bringt Klarheit. Halleluja. Und ich sehe im Geist, wie die Schönheit der Herrlichkeit Gottes Ehen und Familien übernehmen möchte heute Morgen. Hier sind einige Ehen und auch über Livestream. Einige Ehen, wo in letzter Zeit nicht nur einmal Streit mal war oder eine Meinungsverschiedenheit, sondern wo wirklich so ein Geist von Streit, von Missverständnis, von Zank, so ein Geist geherrscht hat. Und heute Morgen möchte die Schönheit der Herrlichkeit Gottes übernehmen. Und sie möchte euch freisetzen von dieser Belastung. Es ist eine Belastung. Es ist eine Belastung von Streit und von Zank. In der Ehe ist eine Belastung. Er möchte das wegnehmen. Wo Streit und Missverständnis war zwischen Eltern und Kindern, wo es wie eine Belastung war, permanent, wo man gar nicht mehr zur Ruhe kommt, wo man gar nicht mehr in der Familie einfach wirklich so in der Liebe heimisch werden kann, sesshaft werden kann, weil immer dieser Streit, immer diese Unruhe. Es sind einige, die Gott heute Morgen wirklich freisetzen möchte von dieser Macht von Streit und Rebellion und Missverständnis und Zank und einfach, dass es gegen die göttliche Ordnung stand. Halleluja. Und Gott möchte euch freisetzen. Ich habe ganz spezifisch gesehen, eine alleinerziehende Frau, die nicht mehr weiß, wie sie es mit ihren Kindern hinbekommen soll, die nicht mehr weiß, wie sie damit umgehen soll, weil die Situation wie aus dem Ruder gelaufen ist. Ich sehe zwei Kinder, so im Teenageralter, die sind nicht hier heute Morgen, aber du bist hier oder schaust über Livestream zu. Nein, die Kinder schauen nicht über Livestream zu, aber du suchst die Hilfe von Jesus, du suchst die Hilfe Gottes. Und Gott möchte heute Morgen wirklich mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Schönheit, weißt du, seine Schönheit bringt göttliche Ordnung. Streit ist nicht Schönheit. Diese Spannung im Raum, das widersteht seiner Schönheit. Aber er möchte heute Morgen übernehmen mit seiner Schönheit, mit der Schönheit seiner Herrlichkeit. Und er möchte mit seiner göttlichen Lösung kommen. Und er möchte mit der Substanz seiner Herrlichkeit kommen, möchte deine Wende bringen. Halleluja, wenn dich das betrifft oder wenn euch das auch betrifft, was ich gesagt habe, als Ehepaar oder als Familie, dann einfach gerade jetzt lasst uns wirklich diese Zuteilung der Schönheit Gottes heute Morgen in Anspruch nehmen. Kommt einfach nach vorne ganz schnell hier vor die Bühne. Jeden, den das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Weil Gott möchte wirklich mit der Herrlichkeit seiner Schönheit Einzug halten. In den Ehen und in den Familien. Halleluja, Halleluja. Kommt einfach hier nach vorne. Oh, wo diese Atmosphäre, diese negative Atmosphäre geherrscht hat. Oh, wir sagen jetzt, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, pass auf, wir machen Folgendes. Alle, die ihr hier seid vom Heilungsteam oder Glory House Leiter, die jetzt nicht hier vorne stehen, kommt einfach ganz nach vorne, hier direkt vor die Bühne. Weil wir wollen einfach denen, die jetzt nach vorne gekommen sind, ganz kurz die Hände auflegen. Weil ich glaube wirklich für eine Zuteilung. Kommt einfach hier nach vorne, genau hier vor. Sodass ihr denen, die hier sind, die Hände auflegen könnt. Halleluja. Weil ich glaube dem Herrn für eine Zuteilung wirklich aus der Herrlichkeit des Himmels, aus der Liebe Gottes, aus der Schönheit des Himmels. Ich glaube ihm für eine Zuteilung der Wiederherstellung. Ich glaube ihm, weißt du, dass wenn er Einzug hält in eure Seelen, weißt du, wenn du hier bist, einfach gerade jetzt, wenn du hier bist und gedient haben möchtest, streck einfach mal deine Hände aus zum Herrn. Wenn du gedient haben möchtest, streck einfach mal deine Hände aus zum Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weil die Substanz der Herrlichkeit Gottes möchte Einzug halten jetzt in deiner Ehe. Sie möchte Einzug halten in deiner Familie. Oh, ich spüre das. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Beginn in die Hände aufzulegen. Beginn in die Hände aufzulegen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für Freisetzung gerade jetzt, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass die Schönheit der Herrlichkeit Gottes Einzug hält, Herr. Göttliche Ordnung in den Ehen, Herr. Göttliche Ordnung in den Familien, Herr. Oh, göttliche Ordnung, Herr. Göttliche Ordnung, Herr. Oh, göttliche Ordnung, Herr. Oh, göttliche Ordnung, die Ordnung der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes. Deine Substanz, Herr. Oh, Jesus hat gebetet vor 2000 Jahren. Er hat gesagt, dein Reich komme, Vater. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Vater, in dem Namen Jesus setzt mir gerade jetzt frei, Herr, dass dein Reich kommt. Dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch in diesen Ehen, Herr. So auch in diesen Familien, Herr. So auch in diesen Kindern, Herr. Auch in diesen Alleinerziehenden, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass deine Herrlichkeit Einzug hält. Danke, Heiliger Geist, dass deine Liebe Einzug hält, Herr. Oh, Halleluja. Oh, berühre sie gerade jetzt. Göttliche Ordnung. Göttliche Schönheit. Göttliche Herrlichkeit. Göttliche Liebe. Oh, die Schönheit der Ordnung Gottes in den Familien setzt sich frei, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Die Schönheit der Ordnung Gottes in den Familien, Herr. Die Schönheit der Ordnung Gottes. Jesus, wir bitten dich um Vergebung. Wo Stress, wo Lieblosigkeit Raum bekommen hat. Du kannst ihn gerade jetzt um Vergebung bitten. Wo du Stress, wo du Ungeduld, wo du Lieblosigkeit, wo du Härte Raum gegeben hast. Also das Wort sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt dich durch das Blut Jesu. Er reinigt dich gerade jetzt durch sein Blut. Er reinigt dich. Er reinigt dich. Da ist Reinigung durch sein Blut. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und auch für all die anderen hier im Raum, wenn in dir, in deinem Leben, du bist vielleicht nicht verheiratet, du hast vielleicht keine Kinder, aber in deiner Seele ist so ein Geist von Unfrieden, von Unruhe. Gott möchte mit der Schönheit seiner Herrlichkeit dich heute überwältigen. Gott möchte heute in dein Herz hineinkommen. Wenn dich das betrifft, steh einfach auf und streck deine Hände aus zu ihm. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für die Zuteilung, Herr. Deine Schönheit, die Zuteilung deiner Herrlichkeit, die Zuteilung deiner Liebe, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. In jedem Einzelnen hier, Herr. In jedem Einzelnen, Herr. Danke, Herr, für göttliche Ordnung in den Seelen, Herr. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, jede Macht von Depression, jede Macht von Unfrieden, jede Macht von Unruhe, jede Macht von Angst, von Sorgen, kommt jetzt raus aus den Seelen in dem Namen Jesu Christi. Jetzt raus in dem Namen Jesus. Danke für die Ordnung der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte, in unserer Mitte. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in den Seelen. Oh ja, danke Jesus, danke Jesus. Sag einfach, ja, ich nehme die Ordnung der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben in Anspruch. Ich nehme die Ordnung der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben in Anspruch, gerade jetzt in dem Namen von Jesus. Schönheit Gottes in meiner Ehe, die Schönheit Gottes in den Beziehungen zu meinen Kindern, die Schönheit Gottes in meiner Seele. Halleluja. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft, er bewahrt unsere Herzen. Er nimmt unsere Herzen ein, er nimmt unsere Herzen ein. Halleluja. Du kannst einfach mal jeder im Raum, du kannst einfach mal deine Hand auf die Schulter deines Nachbarn legen und sagen, der Friede Gottes nimmt jetzt dein Herz ein. Der Friede Gottes nimmt jetzt dein Leben ein. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und dann dürft ihr euch einen Platz suchen. Und dann dürft ihr einen Platz gehen. Halleluja. Der Friede Gottes nimmt eure Herzen ein. In Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gottes Gegenwart ist hier. Halleluja. Und Gott gibt uns heute Morgen weiter wirklich seine göttlichen Ordnungen sozusagen. Ja, weil seine göttlichen Ordnungen sind anders als unsere menschlichen Ordnungen. Er gibt uns seine göttlichen Ordnungen durch seinen Geist und er gibt uns seine göttlichen Ordnungen durch sein Wort. Halleluja. Und deswegen einfach, öffne einfach dein Herz. Wirklich, weißt du, für die Schönheit auch des Wortes Gottes. Halleluja. Herr Christian wird uns heute Morgen das Wort Gottes geben. Gib mir ihm einen kräftigen Applaus und öffne einfach dein Herz wirklich für die Schönheit seines Wortes. Und hör genau zu, was er dir sagt. Halleluja. Bleib mal gleich oben und geh nicht wieder runter. Also, wir sind Himmelsbürger. Und ich möchte heute Morgen, hat mir so der Geist so aufs Herz gelegt, über Weisheit zu sprechen. Wer von euch möchte Weisheit haben? Amen. Okay, ich frage das heute nochmal, noch ein bisschen öfters. Genau. Ich habe einfach so ja, vom Geist so den Eindruck bekommen, wir brauchen mehr Weisheit. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht Weisheit schon haben, ja, aber wir brauchen mehr Weisheit. Ja, gerade in dieser Zeit, glaube ich, ist es so wichtig, ja, Weisheit auch zu haben. Weisheit zu haben. Was glaube ich, auf was schaue ich, ja, was tue ich letztendlich? Und da ist es, ja, glaube ich, einfach wichtig, die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Ja, was nehme ich an, was nehme ich nicht an? Was tue ich nicht? Und da ist es auch wichtig zu wissen, was ist denn die Weisheit Gottes? Ja? Also die Welt spricht ja auch von Weisheit. Ja? Manche stellen sich so einen weisen Mann, also jetzt nicht weiß von der Hautfarbe her, aber so einen weisen Mann, ja, der viel weiß, na, mit so einem grauen Bart und er sitzt da. Ja, und das ist jetzt ein weiser Mann, weil er halt schon alt ist, schon viel Lebenserfahrung hat und das ist dann ein weiser Mann. Vor Gott kann das der törichtste Mann sein, den es überhaupt gibt. Ja, also da kann ein Kind herkommen oder ein Teenager herkommen, der ist 15 oder 20, der kann vor Gott weiser sein wie dieser alte Mann. Ja, er ist nicht deswegen weiß, weil er alt ist und einen grauen Bart hat, sondern er ist weise vor Gott, wenn er Gottes Wort hat, wenn er ihn hat. Ja, und da möchte ich euch einfach so ein bisschen reinführen heute Morgen, ermutigen heute Morgen, ja, weil die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Und das ist meine kräftige Aussage, sage ich, ja. Ja, Weisheit, was ist Weisheit in dieser Welt? Was ist Weisheit? Wenn du, na, du kannst das ganze Lexikon, na, von A bis Z auswendig kennen, du kannst es vorsagen, du kannst es nachts vorsagen und ich sage dir, du bist trotzdem nicht weise. Du bist nicht weise, weil die Dinge ändern sich auf dieser Welt. Ja, einmal ist ein Planet, dann ist er wieder kein Planet, dann ist wieder irgendwie was anderes. Ja, dann haben wir da wieder einen Durchbruch. Das eine geht nicht, das andere geht. Ja, früher hat man gesagt, na, ich weiß noch das Beispiel von Mercedes-Benz, ja, die wohl dann Auto produziert haben. Da haben die gesagt, ja, da die schlauen Leute, es wird nie mehr als 100 oder 1000 Autos geben. Ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl. Ja, das wird nie mehr geben auf dieser Welt. Warum? Weil es nicht so viele Chauffeure gibt, die Auto bedienen können. Ja, aber die kamen damals schon gar nicht auf die Idee, dass jemand selber mit dem Auto fährt. Ja, also deswegen hatten die gedacht, es wird niemals mehr Autos geben. Das ist die Weisheit dieser Welt. Ja, das ist die Weisheit dieser Welt. Sie ist aber Torheit vor Gott. Gott hat eine ganz andere Weisheit. Ja, also der klugste Mensch auf dieser, oder viele kluge Menschen auf dieser Welt, ja, rauchen. Ist das weise? Also nichts gegen Rauch jetzt, ich will keinen angreifen, ja, auch nicht am Livestream, ja, aber versteht mich nicht falsch. Ist es weise zu rauchen? Ist es klug zu rauchen? Ja, die sind die klügsten Menschen teilweise neben Drogen oder Rauchen. Machen damit ihren Körper kaputt. Ist nicht weise, als Beispiel nur mal, ja? Oder ist es weise, Jesus nicht anzunehmen? Ist es weise, ohne Jesus durch die Welt zu gehen? Ist es weise, sich hier Schätze anzusammeln? Oder ist es weiser, sich Schätze im Himmel anzusammeln? Ich meine, hier bist du 90, 100 Jahre, na, vielleicht schaffst du es bis 120 oder noch weiter, keine Ahnung, ja? Aber irgendwann ist halt Schluss. Der Himmel ist ewig. Die Frage ist, wo hast du deinen Schatz länger? Hier auf dieser Welt oder im Himmel? Was ist jetzt weiser? Ja, aber die Menschen, die Welt tickt anders. Die tickt einfach ganz anders. Da ist weise ein ganz anderer Ausdruck. Und eine ganz andere, eine ganz andere Erklärung steckt letztendlich dahinter. Ja. Es gibt also einen Unterschied zwischen der Weisheit dieser Welt, also dem Wissen, und der Weisheit Gottes, ich nenne es einfach mal so, der Offenbarung Gottes. Gott ist größer. Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Gott ist allmächtig. Ja. Gott ist allmächtig. Er weiß alles. Und was ist jetzt weiser? Das, was die Menschen wissen, oder das, was Gott weiß? Was zapfst du an in deinem Leben? Das, was die Menschheit weiß, oder das, was Gott weiß? Ja? Du kannst, sage ich dir, tausende von Büchern lesen. Aber letztendlich zählt das, was Gott weiß, und nicht das, was in den Büchern steht. Ja? Das, was in den Büchern steht, ist begrenzt. Das, was Gott hat, ist unbegrenzt. Ist unbegrenzt, ja? Genau. Deswegen nochmal die Frage, Wer will Gottes Weisheit haben? Okay, jetzt strecken schon fast alle. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn zur Gottes Weisheit? Die Antwort ist recht simpel. Die steht in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Hier steht ganz klar, was musst du tun? Du musst nur darum bitten. Bitte Gott um mehr Weisheit. Ist eigentlich ganz einfach, oder? Bitte Gott um mehr Weisheit. Bitte Gott um Weisheit in Entscheidungen. Wenn ich Gebetsdienst oder so habe oder mit Leuten spreche, auch mit Christen, ja, komme ich oft an den Punkt, dass sie sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich links oder rechts gehen soll. Ich weiß nicht, soll ich das oder jenes tun? Ja, sie wissen es nicht. Aber im Wort ist die Antwort. Im Wort ist die Antwort. Ja, bitte doch einfach um Weisheit in dieser Situation. Bitte doch einfach darum, Gott es dir zu zeigen. Ja, das klappt bei mir nicht. Ne? Klappt bei mir überhaupt gar nicht. Ja? Doch, es klappt auch bei dir. Bitte einfach darum. Vielleicht braucht es ab und zu mal ein bisschen Geduld, dass du nicht sofort gleich die Antwort kriegst, als wenn du jetzt zum Pastor gehst und den Pastor fragst, was soll ich denn jetzt tun, Georg? Was soll ich in der Situation tun? Ne? Dann sagt dir vielleicht der Pastor gleich in dem Moment die Antwort. Ja, aber er kriegt's ja auch vom Geist letztendlich. Ja, aber letztendlich, wir alle haben die Connection zu Gott, ja? Wir alle sind seine Kinder, wir alle, ja? Und deswegen kannst du als Christ, als Kind Gottes nicht sagen, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß es einfach nicht. Es ist eine Lüge vom Teufel, ja? Es ist einfach eine Lüge, weil du bist ein Kind Gottes und Gott möchte, dass du zu ihm kommst, dass du ihn fragst, ja? Er freut sich richtig darüber, wenn du ihn fragst, ja? Er wartet nur darauf, wann kommt er denn endlich, wann fragt er mich denn endlich? Na, jetzt hat er 10 Lektüren, weltliche Bücher durch, ja, jetzt hat er 10-mal durchgelesen, wie gehe ich mit in Kindeserziehung um, ja, warum fragt er denn nicht einfach mal mich, ja, warum fragt er denn nicht einfach mal mich, ja, jetzt hat er 50 Bücher durch, wie mache ich meinen Job am besten, ja, 10-Punkte-Plan, alle 10 Punkte hat er durchgearbeitet, immer noch nicht weiter, warum fragt er denn nicht einfach mal mich, Gott wartet nur darauf, ja. Gott wartet einfach auf dich. Und wisst ihr, es ist so wichtig, wir brauchen wirklich gerade in dieser Zeit Weisheit. Ja, wir brauchen so, so sehr Weisheit von Gott. Weißt du, ich aus mir heraus kann dir nicht sagen, was in 5 Jahren wird. Ja, die Welt geht immer schneller, alles bewegt sich, alles ist in Bewegung, sowohl negativ als auch positiv, ja, wie es in der Bibel steht, es sind Kriege, von denen wir hören, ja, noch sind sie nicht da, dank sei Gott, ja, dank sei Gott, dass wir hier noch in Frieden, aber ja, es werden Gesetzesentwürfe gegeben, es wird das gemacht, ne? Wir sehen, dass Firmen insolvent gehen, ja, alles wird irgendwie anders, ja, und alles wird vor allem schneller. Es wird alles schneller. Na, früher, wenn du dir noch einen Job ausgesucht hast, ja, da konntest du davon ausgehen, mehr oder weniger, da verbringst du auch, also da gehst du dann auch zur Rente. Na, du gehst rein und gehst auch wieder da zur Rente. Ja, das war so eine gewisse Sicherheit. Ich sag euch, die Sicherheit dieser Welt wird immer weniger, ja. Da kannst du dich auf nichts mehr verlassen heutzutage, ja. Du kannst dich ja noch nicht mal mehr, ich muss jetzt aufpassen, was ich sag. Sonst lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, egal in welchem Bereich du schaust, es wird immer unsicherer. Auf das, was du dich stellst, was die Welt sagt, wird immer unsicherer. Morgen ist es wieder anders und übermorgen ist es wieder anders. Ne? Heute steht drauf oder sagt man, das ist voll gesund, ne? Das musst du machen. Ja? Übermorgen sagt man, es verursacht Krebs. Ja? Also versteht mich, es ändert sich so, so, so schnell. Es ist so schnelllebig. Du hast mit dieser Welt kein Fundament und es ist auch keine Weisheit. Und da kannst du noch so viel lesen und noch so viel tun. Es bringt dir nichts. Deswegen geh zu Gott. Geh zu Gott. Geh zu Jesus, ja. Frag ihn um Weisheit. Bitte ihn um Weisheit. Bitte ihn, wenn du Probleme hast bei der Kindererziehung, ja? Frag ihn, was sollst du tun? Sag ihn, Herr, helfe mir, gell? Gib mir Weisheit bei meiner Kindererziehung. Gib mir Weisheit in meiner Ehe. Gib mir Weisheit in meinem Job. Gib mir Weisheit in meinem Dienst. Gib mir Weisheit, keine Ahnung, was du gerade tust. Aber bitte, Herr, gib mir Weisheit darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gib mir Weisheit, den richtigen Partner zu finden. Gib mir Weisheit, keine Ahnung, den richtigen Job zu finden und so weiter und so fort. Ja, aber lass Gott nicht aus dem Spiel. Ja, lass Gott nicht aus dem Spiel. Ja, also da sage ich lieber, lass dein 10-Punkte-Plan von der Welt aus dem Spiel, aber lass Gott nicht aus dem Spiel. Ja? Sprüche 4, 7 bis 8. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Liebe die Weisheit, so wird sie dir Ansehen verschaffen. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Weisheit ist eine Person. Ja? Weisheit ist eine Person. Und hier steht drin, nur eins im Leben ist wichtig. Werde weise, werde verständig, kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Liebe die Weisheit. Ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Du hast zwei Möglichkeiten letztendlich. Und hier sprechen wir von der Weisheit von Gott, also Gottes Weisheit und nicht von der Weisheit dieser Welt. Ja? Liebe diese Weisheit, heißt es, ja. Liebe diese Weisheit. Was ist Liebe? Liebe ist Beziehung. Liebe ist Beziehung. Das heißt, wenn du diese Weisheit ausschließt von deinem Leben, ja, dann sagst du, ich will nichts von dir wissen. Ich will nichts von dir wissen, liebe Weisheit. Lass du mich in Ruhe. Ich weiß eh alles besser, weil ich habe meinen 10-Punkte-Plan. Ja? Ich habe meinen 10-Punkte-Plan hier. Also du brauchst mir gar nichts zu sagen. Ja? Oder du bist so, du hast es schon 100-mal gemacht. Ja, ich weiß doch, wie das geht. Ich muss doch nicht mehr Gott fragen. Ich habe doch da kein, ich weiß doch alles. Ne? Ich habe das jetzt zum 100. Mal gemacht. Also beim 100. Mal mache ich es genau so wieder. Aber ich sage euch eins. Gott macht niemals Dinge gleich. Gott macht jedes Mal Dinge unterschiedlich. Und wenn du Sachen zum 50. Mal schon gemacht haben, ja, wer sagt es, dass beim 51. Mal es immer noch funktioniert? Keiner. Dinge ändern sich. Ja, Dinge ändern sich. Und vielleicht möchte Gott gerade beim 51. Mal dir was ganz anderes zeigen, wo dann du nämlich emporsteigst. Ne? Ob es im Dienst ist, ob es im Beruf ist, ob es in der Beziehung ist, ob es im alltäglichen Leben ist. Ne? Und wenn du zum 50. Mal gleich eingekauft hast und den gleichen Gang gegangen bist, vielleicht sagt dir Gott zum 51. Mal, du sollst einen anderen Gang nehmen, weil da genau jemand wartet, der dich braucht. Ja? Was ich euch sagen möchte ist, schmeißt eure Denkmuster, eure Gewohnheiten mal über den Haufen, fangt mal an, einfach Gott zu fragen, wie ich es machen soll. Ja, und das immer wieder, jeden Morgen aufs Neue, Herr, gib mir Weisheit, Herr, führ du mich, Herr, leite du mich, ja, Herr, gib du mir die Weisheit, die ich genau brauche, heute an diesem Tag. Und ihr werdet sehen, euer Leben wird nicht mehr gewöhnlich sein. Ja? Euer Leben wird nicht mehr ein menschliches, gewöhnliches Leben sein, weil du bist kein gewöhnlicher Mensch. Ja, du bist einfach eine neue Schöpfung, du bist was Außergewöhnliches, noch nie Dagewesenes. Und wenn du was Außergewöhnliches, noch nie Dagewesenes bist, dann musst du auch so leben wie ein Außergewöhnlicher, noch nie Dagewesenes. Halleluja. Wenn du aber denkst, wie gesagt, du kannst es besser, ja, dann zieht sich die Weisheit zurück. Ja, auch die Weisheit ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Die Weisheit zieht sich dann auch aus deinem Leben zurück. Und du wirst merken, wie du als gewöhnlicher Mensch lebst. Mit Erfolgen. Also ich sage nicht, kein Mensch in Anführungszeichen, weltlicher Mensch, hat keinen Erfolg. Das stimmt nicht. Ja, das wäre gelogen. Viele haben Erfolg in einer gewissen Weise. Kommt immer darauf an, wie du Erfolg auch definierst. Aber sie haben ihre Hochs, ihre Tiefs, ihre Hochs, ihre Tiefs. Und wenn man ins Herz reinguckt, sind viele, ich würde sogar sagen, alle, die Jesus nicht haben, nicht glücklich, weil es fehlt ihnen was. Es fehlt ihnen einfach was, ja, im Herzen. Aber wenn du ihn anzapfst, ja, wenn du mit ihm gehst, wenn du ihn nicht ausschließt, ich sag dir, es wird aufwärts gehen. Es wird in jedem Bereich aufwärts gehen. Ja. Selbst Jesus musste als Mensch an Weisheit zunehmen. In Lukas 2, Vers 52 steht, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und an den Menschen. Das war da, wo er Kind war, ja, wo er dann im Tempel und so weiter, dann hat Maria, und dann heißt es zum Schluss letztendlich in Lukas, heißt es dann, und Jesus nahm zu an Weisheit, an göttlicher Weisheit. Er nahm zu. Jesus, kann man sagen, hey, das ist doch Gott, ja, das ist doch Gott, warum muss der jetzt noch an Weisheit zunehmen? Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war auch 100% Mensch. Er kam nicht als Gott hier auf diese Welt. Er kam als Baby, als Mensch hier auf die Welt. Vollkommen ausgeliefert, ja. Er hat die Herrlichkeit, diese Weisheit, alles, diese ganze Herrlichkeit, was er hatte, hat er verlassen für uns, kam hier als Mensch auf die Welt, als Baby total, ja, mit einer riesen Angriffsfläche, sage ich mal. Er musste laufen lernen. Ein Gott, der laufen lernen musste, ja. Muss man sich mal vorstellen, ja? Auch er hat den Weg beschritten. Letztendlich ist er unsere Blaupause. Er hat uns vorgemacht, ja, wie wir leben sollen, wie es funktioniert, wie wir leben können, was er für einen Plan hat, bis hin zu Zeichen und Wunder, was uns alles möglich ist, ja? Weil er in uns lebt, weil er in uns lebt. Aber auch er musste diesen Weg gehen. Auch er hat um Weisheit gebeten. Auch er hat sich mit Gott letztendlich verbunden. Auch er wurde getauft. Auch er hat den Heiligen Geist empfangen. Ja, es ist wie wir. Wir stellen uns immer Jesus so vor. Ja, Jesus, klar, der kann alles. Der ist ja Gott. Hallo, Jesus lebt in dir. Du bist wie er hier auf dieser Welt, ja? Und zwar sogar noch besser, du hast sogar noch besser, weil er auferstanden ist, weil er in die Herrlichkeit letztendlich wieder ist, ja? Und wir durch ihn, durch seinen Tod, diese Herrlichkeit ja letztendlich bekommen haben. Wow! Ja, wow! Wow! Aber wenn Jesus es tun musste, ja? Auch wir müssen es dann tun oder sollten es tun, wenn wir das gleiche Ergebnis haben möchten. Genau. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Weisheit bitten. Und da möchte ich einfach mal 1. Könige 3, 9 bis 10 vorlesen. Es geht hier um Salomo. Wir wissen alle, Salomo heißt es in der Bibel, er war die Weisheit schlechthin, letztendlich, oder hatte die Weisheit schlechthin, besser gesagt, weil er von Gott sie erbittet hat. Ja? Und so heißt es, so gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Gott, der Herr, freute sich über diese Bitte. Gott, der Herr, freute sich, dass Salomo es erbeten hat von ihm, bitte gib mir Weisheit. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Salomo ist in diesem Zeitpunkt, ich meine, sein Leben hat sich dann leider etwas verändert, ja, aber ich sag mal, zu diesem Zeitpunkt wusste er, ich kann es nicht ohne Gott. Ja? Er hat sich letztendlich, er hat Demut gezeigt, er hat gesagt, ich aus mir heraus kann es nicht, aber ich kenne da jemanden, der kann es, ja, und es ist Gott, und das ist Gott, und er hat gesagt, Gott, ich kann dieses ganze Volk nicht richten, ich weiß nicht, was gut und böse ist, ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe bewältigen soll, ich brauche Hilfe, bitte gib mir Weisheit. Und Gott freute sich, er freute sich, ja, und genauso sollte es auch bei uns sein, ja, ich meine, was, wenn man ganz ehrlich ist, was kannst du 100.000% aus dir heraus selber? Danke, gar nichts. Genau, letztendlich gar nichts. Ja, jetzt sagst du, ja doch, das und das kann ich. Na, du kannst auf die Toilette gehen. Ich sag mal, aus dir heraus könntest du nicht mal das, weil du weißt nicht, was auf dem Weg zur Toilette passiert. Ja, ganz ehrlich, du weißt es nicht. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Deswegen einfach die Ermutigung, lasst uns wirklich diese Weisheit anzapfen. Lasst uns diese Weisheit so richtig anzapfen. In jeder Gelegenheit, in jeder Herausforderung. Und auch wenn es keine Herausforderung gibt, gebt ihr einfach her. Mein Leben ist schön und alles ist toll und alles läuft ja super gut. Ne? Und erfolgreich bin ich auch noch so ein bisschen. Hey, da geht noch mehr. Wenn du da schon bist, dann sage ich dir, Gott will nochmal 5 Schippen drauflegen. Ja, weil er möchte nicht, dass du einfach so, lalala, sondern da ist, na, ich habe vorher im Lobpreis gesehen, ja, da habe ich wirklich gesehen, wie die Engel so richtig so vorbereitet sind, so dieses neue Feuer, ein frisches Feuer wirklich hier auf die Welt zu bringen, ja, und jetzt ist überhaupt keine Gelegenheit, um irgendwie so tüdelüdeldü und tadeltadel da, ne, sondern jetzt ist die Gelegenheit und jetzt ist die Aufforderung, letztendlich vorwärts zu gehen, ja, dieses Feuer hier in die Welt reinzubringen, ja, und dafür müssen wir hungrig sein, Halleluja, ja, da können wir nicht uns ausruhen irgendwo, sondern da geht jetzt was ab, ja, da gibt es kein Tüdel-Tüdel-Tü, die Zeiten von Tüdel-Tüdel-Tü, die sind vorbei, ja, jetzt ist ja, vorwärts, ja, Landeinnahme heißt jetzt, ja, Herrlichkeit verbreiten heißt jetzt, Liebe muss raus hier in diese Welt, ja, Weisheit von Gottes muss mal in diese Welt hinein und nicht Tüdel-Tüdel-Tü. Halleluja. Genug getüdelt. Sag mal zu deinem Nachbarn, genug getüdelt. Halleluja. Und weißt du, wenn du aufhörst zu tüdeln, dann erzähle ich dir jetzt, und wenn du diese Weisheit anzapfst, dann erzähle ich dir jetzt mal, wie wichtig das ist. Und zwar steht es in Sprüche 3, das ist ein bisschen längerer Text, 13 bis 20. Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Mit Hilfe der Weisheit wurde Himmel und Erde erschaffen. Der Herr entwarf alles mit seinem Verstand. Seine Klugheit ließ die Quellen aus der Tiefe hervorsprudeln und Regen aus den Wolken fallen. Wow, ja, wow. Glücklich ist der Mensch, der diese Weisheit hat. Ja? Hier steht, es ist mehr wert als jedes Gold und jedes Silber hier auf dieser Welt. Mehr. Es macht dich glücklich. Es macht dich so richtig glücklich, ja. Es gibt dir Frieden. Ja, gerade in dieser Welt, gerade in dieser Zeit, inneren Frieden zu haben, innere Ruhe zu haben und trotzdem mal einmal links die Nachrichten angucken und einmal rechts die Nachrichten anzugucken. Sage ich schon, ist schon viel wert. Ja? Ist schon viel wert, einfach gelassen zu sein und zu sagen, hey, gut, ist es so. Ist es so, aber Gott ist für mich. Gott ist für mich. Was soll ich mir Sorgen machen? Er ist mein Versorger. Was soll ich mir Sorgen machen? Er hat einen Plan für mein Leben. Was soll ich mir Sorgen machen? Und wenn alles zu Ende geht, hey, bin ich im Himmel, noch viel besser. Ja, noch viel cooler. Es ist wirklich wertvoll. Du kannst Millionen haben, wenn du diesen inneren Frieden nicht hast. Ich sagte, du bist todunglücklich. Todunglücklich, ja. Und du hast Angst, du hast Sorgen. Das macht keinen Spaß, dieses Leben. Ne? Das macht keinen Spaß. Und wenn du noch so viele Milliarden hast, aber wenn du innerlich todunglücklich bist und diese Unruhe hast, bringen dir die ganzen Millionen nichts. Ja? Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit. Ja, ein langes Leben, Weisheit, langes Leben, gleichgesetzt. Ja. In ihrer linken Hand verleiht sie Reichtum und Ehre. Ja. Mit dieser Weisheit wirst du auch Reichtum erlangen. Und da möchte ich jetzt zum Vergleich nochmal kurz Salomo vorlesen, weil es ist interessant, was Sprüche sagt und was in 1. Könige 3, 12 bis 14 steht. Da sagt es nämlich zu Salomo, du sollst bekommen, was du dir gewünscht hast, ja, sagt Gott zu Salomo. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand sein wird. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast, Reichtum und Macht. Also auch da hat schon Gott gesagt, du hast um Weisheit gebeten, aber es bleibt nicht bei Weisheit, ne? Sondern ich lege nochmal eine Schippe drauf. Ja? Dadurch, dass du um Weisheit gebeten hast, kriegst du auch Reichtum und Macht gleich hinterher. Er hat es allerdings an eine Bedingung geknüpft. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann werde auch ich dir ein langes Leben schenken. Es ist an eine Bedingung geknüpft. Ja? Sehen wir hier auch nochmal. Gott hat gesagt, gehör auch mir. Na? Ich bin dein Gott. Ja? Leider hat Salomo trotz seiner ganzen Weisheit, auch hier sehen wir wieder, ja, wir können durchs Leben gehen und sagen, hey, ich weiß eh schon alles, was soll's, ja, ich kann doch schon alles, ich weiß doch schon alles, ich mache jetzt das, was ich möchte. Er hat aufgehört, auf Gott zu hören. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir auch so ein bisschen bewusst gewesen, bei mir selber, ja, kam mir da einfach so und möchte ich einfach so in den Raum auch mal geben und einen Livestream rein in eure Räume. Überlegt einfach mal für euch, wie oft machst du Sachen selber, weil du sagst, weiß ich doch, ja, mache ich doch, ne, kann ich doch schon alles, brauche ich doch Gott nicht mehr da dazu. Ja, mir ist aufgefallen, ganz ehrlich, mache ich ab und zu noch, aber ich habe Buße getan und möchte einfach wirklich, und da möchte ich auch euch heute Morgen ermutigen, einfach umzukehren. Möchte ich zum Schluss einfach auch nochmal zu beten, mit euch beten, ja, um einfach da nochmal umzukehren, ja, und zu sagen, ja, ich habe vielleicht in der einen oder anderen Situation, habe ich schon gesagt, ja, das weiß ich doch, das habe ich schon zum 100.000. Mal gemacht, da brauche ich Gott nicht mehr, ja, wo wir Gott einfach ausgeklammert haben. Aber es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Gott möchte das nicht, ja. Aber andersrum, wenn wir es tun, wenn wir Gott um Weisheit bitten, wenn wir ihn mit reinnehmen, ja, dann wirst du merken, wie jeder Bereich deines Lebens mit Reichtum und Macht erfüllt wird. Reichtum und Macht wird kommen. Das ist eine Zusage. Ja, das ist einfach eine Zusage. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, in Dingen, wo es vielleicht heute noch nicht so klappt, ja, legt den 10-Punkte-Plan von dieser Welt nach links und hol Gott rein in diesen Bereich. Ja, und lass ihn wirken. Genau. Langes Leben ist auch vorhergesagt. Ja? Die Welt sagt dir auch ein langes Leben, was du alles tun musst, um ein langes Leben zu bekommen. Ja, da musst du einmal fasten. Also fasten tun wir jetzt auch, ist auch nicht schlecht, fasten. Ja, aber geistliches Fasten ist nochmal was anderes. Also wirklich ins Gebet dann auch gehen, nicht nur körperlich fasten, wobei es ja gut ist letztendlich. Ja, aber dann musst du noch ein paar Vitaminpillen schlucken, dann musst du noch Yoga machen und hier und da was machen. Ja, ich sag dir, ja, wird dir auch nichts bringen. Ja, weil die Welt lässt eins außer Acht, wenn du Gott nicht hast und nicht weißt, ob du nach links oder nach rechts gehen sollst, dann wirst du auch vielleicht mal den verkehrten Weg einschlagen. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, nimm's mir nicht krumm, ja, aber jetzt hast du 20 Jahre Yoga gemacht, hast die ganzen Pillen geschluckt und alles Mögliche, ne, und übermorgen überfährt dich ein Bus. Sorry, ja, bringt dir dein ganzes langes Leben. Ich war jetzt ein bisschen knallhart ausgedrückt, ja, aber letztendlich ist es so, du weißt es doch nicht. Nur mit dem Heiligen Geist, nur mit der Weisheit, ne? Nur wenn du mit ihm verbunden bist, ne? Er wird dich warnen und wird dir sagen, geh nicht über die Straße. Er schickt dir Engel zur Seite, die dich davor bewahren, ja. Er bietet dir Schutz, er ist deine Burg, er ist deine Festung. Also verlass dich doch bitte auf ihn und nicht auf die Welt, ja. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, das zu tun. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Im Alten Testament hatte Salomo das Vorrecht, Weisheit von Gott zu bekommen. Ja. Und ich sag dir, du hast heute viel, viel, viel, viel mehr. Ja. Du hast heute viel, viel mehr. Du hast die Möglichkeit, auf diese Art von Weisheit, ja, einfach, ich sag mal, so zuzugreifen. Warum? Weil sie in dir lebt, diese Weisheit. Sie ist in dir. Durch Jesus haben wir kompletten Zugang zu der Weisheit Gottes. Ja, in Kolosser 2, Vers 3 heißt es, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In wem? In Jesus. In Jesus ist alles, was du benötigst. In Jesus ist auch die Weisheit verborgen. Alles, was du brauchst. Mit anderen Worten, Jesus verkörpert auch letztendlich diese Weisheit. Ja. Weiter heißt es in Korinther 1, Vers 30, euch aber hat Gott mit Christus Jesus verbunden, mit ihm, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Jesus ist nicht nur zur Erlösung für unsere Sünden geworden. Ja. Er ist nicht nur zur Heiligkeit geworden, dass wir jetzt vor Gott stehen und heilig sind, durch ihn letztendlich. Ja? Alle Sünden sind uns vergeben durch ihn, durch Jesus. Ja? Alles, was wir jemals getan haben, machen oder tun werden, ja, sag, Herr, vergib mir. Und Gott sagt, ich weiß nichts von deiner Schuld. Ich weiß nichts. Ja? Weil alles in ihm letztendlich ja, weg ist, weg. Einfach ausradiert. Er ist nicht nur unsere Gerechtigkeit geworden, was jetzt schon echt krass alles ist. Ja, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Gerecht vor Gott gab es im Alten Testament so gar nicht in der Form. Ja, aber jetzt sind wir auch noch Weisheit. Ja? Jetzt haben wir auch noch die Weisheit bekommen. Ja, in ihm. Genau. Was müssen wir aber tun, um diese Weisheit anzuzapfen? Das hatten wir vorher gelesen. Darum bitten. Ins Sichtbare holen. Ja? Wenn du nicht glaubst, dass Jesus die Weisheit ist, wenn du nicht glaubst, dass die Weisheit in dir lebt, dann wird es nichts bringen. Ja? Aber durch Bitten, ja, indem du sagst, Herr Jesus, du bist die Weisheit, du bist die Weisheit, du weißt, wie ich meine Kindererziehung, wie ich mit meinem Kind umgehen soll. Du weißt, was ich machen soll. Ja? Ich bitte dich, helf mir doch in dieser Situation, schenk mir Weisheit darüber. Ich würde dir sagen, er wird es dir nicht verwehren. Er wird sich freuen. Wir haben gelesen, er wird sich freuen. Und das ist doch, wow, ja, das ist doch Halleluja, ja. Du hast wirklich Zugang da dazu. Also, ja, ich habe einfach gerade noch auch so den Impuls bekommen. Manche, ihr vielleicht nicht, ich weiß es nicht, ja, aber vielleicht auch im Livestream der ein oder andere, sagen immer noch oder denken teilweise noch über sich, boah, bin ich dumm. Ja, oder in manchen Situationen rutscht uns das vielleicht mal raus, boah, bin ich blöd. Ah, bin ich und solche Sachen, ja. Das sollten wir streichen. Ja. Manche fühlen sich auch etwas, so hatte ich einfach den Eindruck, um darauf zu kommen, manche, die vielleicht auch gerade zuhören, auch am Livestream, ne, die fühlen sich gerade vielleicht auch in ihrem Job oder irgendwo oder wo sie gerade sagen, na, ich mache nie was richtig, ich kann das nicht, ich bekomme das nicht hin, ja, und ich möchte das einfach durchbrechen heute Morgen, ja. Ich möchte dir einfach sagen, du bist nicht dumm. Ja, du bist nicht blöd, ja, du kannst es hinbekommen, sei es im Job, sei es in der Erziehung oder was auch immer, wo dir Leute eingeredet haben, wo vielleicht deine Eltern dir schon eingeredet haben, aus dir wird nie was, du bist blöd, du bist doof, ja, ich möchte es heute Morgen gerade jetzt zerbrechen in dem Namen Jesus, lasst uns, ja, ich will ganz kurz beten, ja, Halleluja, Herr, ich danke dir jetzt, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst, ja, den das jetzt betrifft und ich zerbreche diese Mauer, die der Teufel da aufgestellt hat, ich zerbreche jede Lüge in diesen Personen, ja, wo der Teufel aufgestellt hat. Keiner von uns, ja, kein Sohn Gottes, keine Tochter Gottes ist blöd, weil wir haben Zugriff zur Weisheit und ich zerbreche diese Lüge jetzt in dem Namen Jesus und ich spreche wirklich rein, dass da, dass da Offenbarung reinkommt, dass da jetzt wirklich deine Weisheit fließt in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wie gesagt, um diese Weisheit abzurufen, begeb dich zu ihm. Ja. Auch da ist es wichtig, vielleicht auch mal in die Ruhe reinzugehen. Ja. Es ist nie schlecht, in die Ruhe, in die Beziehung mit ihm einzugehen, mit ihm zu sprechen, nennt man auch beten. Und einfach mal ihn auch da zu bitten. Ja, wir haben Gebetsanliegen, wir haben Fürsorge, es gibt verschiedene Gebetsarten, ja, aber letztendlich ist Gebet sprechen mit Jesus. Ja, und da darfst du deine Bitte einfach loswerden. Und das ist nicht, oder ist am besten, wenn du es in der Ruhe tust. Ne? Du kannst auch beten, wenn viel Tumult ist, aber gerade wenn du Weisheit brauchst, ja, und hören möchtest von Gott, empfehle ich dir einfach, in seine Ruhe einzugehen, ja, und Zeit mit ihm zu verbringen. Und wie gesagt, lass dich nicht raus, dass du unfähig wärst. Ja? Auch da möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Gott befähigt dich, nicht die Welt befähigt dich. Ja? Gott befähigt dich, Dinge zu tun. Gott bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Ja? Und das Vollbringen. Wenn du dich heute unfähig fühlst, bitte Gott einfach darum, dass er dich befähigt, ja? Dass er dir Weisheit darüber gibt. Aber sag nicht, ich kann das nicht oder ich kann diesen Dienst nicht machen, weil ich unfähig dafür bin. Es geht nicht. Alle anderen können es viel besser, ich kann es nicht. Höre ich oft. Ja? Alle anderen sind viel befähigter, ich kann es nicht. Doch wenn dir Gott das Wollen reingelegt hat, dann gibt er dir auch das Vollbringen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass jeder Pastor werden muss, Prediger werden muss, Lobpreiser werden muss oder was auch immer. Aber du spürst es in deinem Herzen, ja? Du spürst es in deinem Herzen, dass da was ist. Aber du sagst vielleicht, ich kann vielleicht heute noch gar nicht so toll singen wie die Irina, ja? Ich kann es nicht, also bin ich unfähig. Nein. Wenn du das Wollen in dir hast, fang an, ja, Gott anzuzapfen, ja, fang an, diese Weisheit anzuzapfen. Sag, du hast mir das Wollen reingelegt. Jetzt geht's ans Vollbringen. Mach die ersten Schritte. Na, du musst ja nicht gleich auf der Bühne am Sonntag stehen und anfangen zu singen und die Lobpreisleitung übernehmen. Mach kleine Schritte, aber fang an. Fang an, es zu tun. Fang an, dich damit zu beschäftigen. Fang an, mit Jesus darüber zu sprechen, ja, und er wird dir Türen öffnen, ja. Vielleicht fängst du auch erstmal im Kinderdienst an, ja, und fangst da an, mit den Kindern zu singen, ne, und gehst du dann weiter. Keine Ahnung, aber jetzt wäre aber für den Kinderdienst. Nein, keine Ahnung, aber lass dich einfach führen. Lass dich einfach führen von ihm und bitte ich darum, ja. Wenn wir die Bibel angucken, ich sag dir, wir finden so viele unfähige Menschen, die hast du noch gar nicht gesehen, ja. Die hast du noch gar nicht gesehen. David, ja, hat die Schafe gehirtet. Gehirtet. Passt nicht. Hat die Schafe gehütet. Also, er war Hirte. Ja, er wurde gesalbt zum König. Ja, früher hat er über Schafe regiert, ne? Über, keine Ahnung, 100 Schafe oder noch mehr, keine Ahnung. Und danach hat er ein ganzes Volk gehabt. Wer würde einen Schafhüter zum Bundeskanzler machen? Erst, ja, okay. Ich schon wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt. Gut, gibt es noch andere Sachen da dazu. Aber erstmal, er hatte nicht die Fähigkeit erstmal da dazu. Ja? Manchmal merkt man es auch, wenn Leute heute an Positionen sind und einfach nicht die Fähigkeiten da dazu haben. Kann man auch merken in der Welt. Anderes Thema. Gut. wo war ich stehen geblieben? Ja, Bibel. Wir sehen viele Menschen, die einfach unfähig waren. Ja? Selbst die Jünger, die waren Fischer. Sie waren Fischer, sie haben Fische an Land gezogen. Ja? Und auf einmal sagt Jesus, du wirst Menschenfischer werden. Das ist ein ganz anderes Terrain. Ne? Zu den Fischen muss man nicht predigen und jetzt komm heraus und Jesus. Und ne? Das ist ein ganz anderes Ding und jetzt spring endlich in mein Netz hinein. Ja? Gut, so ein bisschen, ja, wenn ich es mir recht überlege. Nein, aber mit Menschen musst du ganz anders umgehen. Ja? Das ist ein ganz anderer Skill, was du da brauchst, als Fische zu fangen. Sie waren letztendlich von ihrer Ausbildung her erstmal unfähig, das zu tun. Ja? Jakob war ein Betrüger. Aus Jakob wurde Israel. Aus einem Betrüger wurde Israel. Das geliebte Volk Gottes, der Augapfel Gottes. Er war nicht fähig dazu. Ja, er war nicht fähig dazu. Und trotzdem, Gott hat es in ihm gesehen. Gott hat es in ihn hineingelegt, weil Gott es einfach besser weiß wie die Welt. Gott weiß es besser für dich als diese Welt. Ja? Gott weiß es besser, für was du berufen bist. Gott weiß es besser, was er dir für Fähigkeiten gegeben hat, die vielleicht noch in dir schlummern. Ja? Gott weiß es einfach besser als irgendjemand hier auf dieser Welt. Deswegen vertrau nicht auf diese Welt. Vertrau nicht, wenn dich Menschen versuchen runterzudrücken, ja? Wenn Menschen dich sagen, du bist zu doof da dafür, ja? Vertrau nicht, hör nicht auf sie, ja? Sondern glaub an ihn, glaub an Gott. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wenn er bei dir das Wollen reingesetzt hat, dann wird er auch das Vollbringen reinsetzen. Und wenn ich schon dabei bin, es ist auch egal, woher du kommst, ja, ob du arm geboren bist oder reich geboren bist. Und wenn du aus der größten Armut kommst, ja, Gott wird dich hochheben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Sag nicht, ich bin weniger wert wie, was weiß ich, derjenige, der jetzt komplett reich ist. Nein, bist du nicht. Du hast schon an Wert gewonnen, indem du Jesus in deinem Leben angenommen hast. Mehr Wert gibt es nicht in deinem Leben, als ein Kind Gottes zu sein, des Höchsten. Mehr Wert gibt es nicht mehr. Deswegen, ich bitte dich, lass dir von niemandem was einreden. Wenn du heute in deinem Herzen verspürst, da ist was, was Gott möchte für mein Leben, ja? Sei es ein Dienst, sei es beruflich, sei es irgendwie was anderes, ja? Sei es eine Gabe da, wo du merkst, wow, da möchte ich weiter, da muss ich mehr. Hör nicht auf, lass es nicht schlummern, ja? Lass diese Talente, die er dir reingegeben hat, lass sie nicht verschlummern. Niemals, nie, nie, niemals. Weil nur mit diesen Gaben, mit diesen Talenten, was Gott für dich hat, mit diesem Weg, was er für dich vorbereitet hat, da wirst du Schätze im Himmel sammeln. Und wer ist jetzt wieder weise? Derjenige, der auf die Welt hört und sagt, die mir sagt, ich bin doof, ich kann es nicht? Oder ist derjenige weise, der auf Gott hört und sagt, hey, das hat er mich hineingelegt, das lebe ich, das ziehe ich mir, da gehe ich voran, ja? Und wenn es 10 Jahre dauern möge, ich bleibe dran. Das ist weise. Und jetzt fällt mir noch was ein, das mache ich auch noch gleich hinterher. Und wenn du zum Beispiel jetzt für jemanden betest, ja, das hatte ich einfach, vielleicht ist da jemanden, den das betrifft, ja, wenn du für jemanden betest und vielleicht du siehst heute noch keine Erfolge, ja, lass nicht locker. Wenn bei dir drin schlummert, ja, ich bete für Menschen und letztendlich ist es unser aller Auftrag, ja, wir beten für Menschen und ihnen wird es besser gehen oder beziehungsweise sie werden gesund, dann lass nicht locker. Bloß weil es 50 Mal nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es beim 51. Mal nicht auf jeden Fall auf einmal funktioniert, ja? Du hast Laufen auch nicht gelernt beim ersten Mal. Du bist auch 50 oder 100 Mal hingefallen. Lass nicht locker. Lass nicht locker. Das Wort Gottes sagt es. Also bleib da drauf. Bleib da drauf. Bleib da drauf, ja? Und ich möchte dich einfach heute Morgen, vielleicht merkst du schon, richtig ermutigen, ja? Lass nicht locker. Bleib nicht in irgendeiner Lauheit gefangen, ja? Bleib nicht irgendwo beim Tüdel-Tüdel-Tü, wo ich war, sondern steh wirklich auf. Steh wirklich auf. Leb dieses Leben, was Gott für dich geplant hat. Ja? Du hast eine Chance in diesem Leben und die ist jetzt. Ja? Egal wie jung oder alt du bist, es ist vollkommen egal. Fang jetzt an. Fang jetzt an. Eine Bibelstelle hatte ich hier noch, wusste. Jeremia 17, 7 bis 8. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt. Mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Und weißt du, das habe ich einfach für uns gesehen. Das habe ich für uns gesehen. Wenn du ihn anzapfst, na, wenn du ihn anzapfst, und das ist so wichtig, auch gerade jetzt für die Welt, für dein Umfeld, ja, in dieser Welt, ja, für deine Familienmitglieder, die vielleicht noch nicht gläubig sind, ja, für deine Arbeitskollegen, die vielleicht noch nicht gläubig sind, für deine Freunde, Bekannte, die vielleicht noch nicht gläubig sind, ja, aber es liegt letztendlich an dir. Setz du deine Hoffnung auf den Herrn, ja, und er sagt dann, oder die Zusage ist, es ist, du wirst keine Hitze fürchten, sondern deine Blätter bleiben immer grün. egal, auch wenn ein trockenes Jahr kommt, ja, sorg dich nicht, ja, du trägst Frucht. Und genau das ist es, was die Welt in dieser Zeit braucht. Weil, wisst ihr, die Welt geht nach unten, ja. Da gibt's Kriege, da gibt's Inflation, da gibt's Insolvenzen. Da ist wirklich, da ist was los im negativen Bereich, ja. Aber du sollst deine Hoffnung auf den Herrn setzen. Du und ich, ja, sind gepflanzt an einem frischen Bach. Wir bleiben grün, ja. Wir tragen Früchte. Und wisst ihr, wenn du in der Wüste bist, ja, und alles um dich ist trocken und du siehst auf einmal ein Baum, der grün ist und der Früchte trägt. Wo gehst du hin? Weiter in die Wüste oder zum Baum? Zum Baum. Und das bist du. Das bist du in dieser Welt. Das bist du. Und da möchte dich Gott sehen. Da möchte dich Gott sehen. Und da möchte ich dich heute Morgen wirklich ermutigen. Sei ein grüner Baum. Setz deine Hoffnung auf den Herrn. Welt, die Wüste kommt immer mehr. Wisst ihr? Die Welt wird immer mehr zur Wüste werden. Da wird Trockenheit, also geistlich gesehen, Trockenheit kommen. Da werden sich Ängste und Sorgen werden immer mehr werden. Ja, wir hören es jetzt schon, wenn du medizinisch gesehen, na, wie viele Leute mit Panikattacken, Psychoprobleme, schon, es fängt schon bei Kindern an, die schon immer wissen, wer sie sind, ob sie jetzt Männlein, Weiblein oder Hund sind, na, da fängt schon an mit der Verwirrtheit und so weiter. Das nenne ich Wüste, geistliche Wüste, ja. Und umso wichtiger ist es, dass du dastehst wie ein Baum am frischen Wasser, der sogar noch Früchte trägt, ne? Und Früchte tragen heißt, da kommen die Menschen zu dir, ne? Sie fragen dich, wow, was ist mit dir los? Warum kannst du so ruhig sein, ja? Warum passieren mir die Sachen und dir nicht, ja? Ja, wenn 1000 zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten fallen, mich wird es nicht treffen. Halleluja. Das ist unsere Einstellung, ja? Und sie werden zu dir kommen, sie werden dich um Hilfe bitten, ja? Du wirst ihnen die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Du wirst Visionen haben von Gott, du wirst Worte weitergeben, ja? Du wirst sie zu Jesus führen, du wirst diese Liebe weitergeben können, weil du blühst, bei dir ist Frucht. Du hast was zu geben für diese Welt. Halleluja. Halleluja. Deswegen aufstehen, ja? Aufstehen, mach dir keine Sorgen. Seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Ja? Um alles das kümmert sich Gott. Unser Fokus ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach ihm. Schau auf ihn. Fokussiere ihn. Wenn Herausforderungen kommen, schau nicht auf die Herausforderung. Schau auf ihn, ja. Wenn Stürme und Wellen kommen, schau auf Jesus. Er steht nämlich da drauf. Er steht auf dem Wasser. Und was hat er gezeigt? Du stehst mit ihm auf dem Wasser, ja. Dich wird's nicht umhauen. Da, vielleicht tobt's ein bisschen links und rechts. Vielleicht geht mal ein kräftiger Wind. Aber du stehst und du blühst, weil der Größere in dir lebt, ja? Weil der Größere in dir lebt. Schau auf das Wort, schau auf ihn, ja? Und dann heißt es weiter auch, ja? Du sollst herrschen, ja? Du sollst herrschen. Also herrsche auch darüber, ja? Und auch da wieder Weisheit, ja? Weisheit ist gefragt beim Herrschen. Ja? Nicht einfach, jetzt herrsche ich und ich mache das und na, meine Frau, die muss jetzt auch noch auf mich hören, weil ich herrsche ja. Ja? Und da unterdrückt man jetzt mal ein bisschen, ja, und alles muss auf mich hören, auf mein Kommando geht es jetzt links und rechts, weil ich herrsche. Weisheit ist hier gefragt, ja. Weisheit ist hier gefragt. Liebe ist hier gefragt, ja. Eins gehört jetzt nicht dazu, aber es kam mir einfach gerade nochmal so. Lasst auch bitte keine Angst zu. Ja, Ermutigung. Bitte lasst keine Ängste in eurem Leben zu. Ihr habt es nicht nötig. Ja, ihr habt Ängste und Sorgen nicht nötig. Ja, Hiob hat schon gesagt, vor dem, wo ich mich fürchte, das kam über mich. Ja, ich möchte euch jetzt keine Angst machen. Aber Angst ist nicht gut für euer Leben mit Gott. Angst schneidet diesen Kanal ab. Ja, Angst legt wie eine Decke über euch. Ängste, Sorgen ist wie... Ich bin unter so einer Glaskuppel und keiner kommt mehr an mich ran, ja. Deswegen, ihr habt es gar nicht nötig. Gott hat dir und mir zugesagt, dass er der Versorger ist, ja. Gott hat dir und mir zugesagt, dass er uns aus jeder Situation hilft, dass er dir Weisheit gibt, sogar aufzublühen. Ja, wir haben es gerade gelesen, dass du Frucht trägst. Du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Selbst wenn du deinen Job verloren hast, sage ich jetzt mal, und du Familie zu vernähren hast, ist erstmal ein Sturm. Na, vielleicht ist es auch ein Wirbelsturm, wie du gerade fühlst, ja. Aber du musst dich nicht davor fürchten, weil Gott hat was Besseres für dich vorbereitet. Das sagt das Wort Gottes. Vertrau auf ihn, bitte ihn um Weisheit. Ja? Es werden Türen aufgehen, es werden neue Türen aufgehen, es wird was Besseres aufgehen. Lass einfach nicht locker, lass einfach nicht locker. Ja? Vertrau auf ihn, steh auf ihn, ja. Und bleib in der Ruhe, bleib in der Ruhe, ja. Bleib in der Ruhe. Schon die Mediziner, selbst die Mediziner so sagen, ja, wenn du Ängste und Sorgen hast, ja, geht dein Immunsystem nach unten. Ja, das ist klinisch letztendlich auch bewiesen. Es tut schon gar nicht gut deinem Körper. Ja. Also schon da liegt göttliche Weisheit drin, in Anführungszeichen, sich zu freuen. Freut euch alle Zeit. Ja. Das heißt das Wort Gottes. Freut euch alle Zeit. Ja. Geht weiter, vertraut auf den Herrn. Na. Lasst einfach nicht locker und geht da weiter rein. Trachtet nach dem Reich Gottes. Ja, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufliegen. Zufliegen. Er wird's tun. Er wird's tun. Es ist. Amen. Ja, Amen. Danke, Jesus. Es ist nicht ganz so leicht für deine Seele, wenn ein Sturm tobt. Gebe ich ja zu. Ja, es ist ganz, ganz teilweise unangenehm. Doch umso mehr Stürme du gehst, desto angenehmer wird es auch für deine Seele, sage ich jetzt einfach mal, ja. Aber Fokus, fokussiere immer auf Jesus. Das ist einfach meine zusätzliche Bitte heute Morgen an euch. Lasst euch nicht von diesen Nachrichten, von diesen Ängsten, von diesem weltlichen Angstgeist, Sorgengeist letztendlich, der versucht alles zu übernehmen, ja. Das hat ziemlich zugenommen schon bei Corona, dann kam Krieg, ja. Es wird, aus meiner Sicht wird es immer mehr, dieser ängstliche Geist, dieser Sorgengeist, dieser Knechtschaftgeist einfach, der versucht, dich klein zu halten, der versucht, dich zu unterdrücken. Und letztendlich ist es nichts anderes. Ne? Ein Angst- und ein Sorgengeist, der zwingt dich in die Knie, wenn du es zulässt. Ja? Der macht dich arbeitsunfähig, also auch im geistlichen Bereich, arbeitsunfähig, weil du kriegst keine klaren Gedanken mehr. Ja? Deswegen, da müssen wir raus. Ja? Da. Das hat nichts mehr bei uns zu suchen. Ja? Unsere Quelle ist Gott und ihm ist alles möglich. Und ja, ich habe einfach so den Eindruck, lasst uns da jetzt einfach beten, na, für zwei Sachen. Ich möchte einfach diesen Angst- und Sorgengeist noch mal rausschmeißen, derjenige, der das hat, weil das hat bei Söhnen und Töchtern nichts zu suchen, ja. Und ich möchte einfach auch noch mal diese Weisheit letztendlich bei uns allen freisetzen. Lasst uns dazu aufstehen, genau. Vielleicht kann jemand irgendwie noch auch gleich am Klavier ein bisschen spielen, dann, genau. Dankeschön. Halleluja. Lasst uns ein bisschen in Sprachen beten. Karabashandra basia dalalala bashandra basikara bashia drabasandra. Tira lalala bashandra basikara bashandra barabashikoro boho. Pora babashandra basikara basia drabasandra barara bashikoro boho. Lida rara bashandra basikoro boho. Baba bashandra barsandra babashandra barabasa. Tira lalala bashandra basikara baha. Ja, und ich habe jetzt einfach so den Eindruck, dass einige wirklich auch am Livestream und vielleicht auch vereinzelt hier sind, die wirklich noch Ängste und Sorgen zugelassen haben, ja, wo der Teufel einfach Raum gewonnen hat, ja, und die sich so fühlen wie so ein bisschen unter Knechtschaft, also diese Freiheit einfach noch nicht da ist, diese ganze Freiheit, die Jesus eigentlich vollbracht hat, ja, und ich möchte es jetzt einfach für euch beten, ja, und wenn es euch betrifft, geht einfach mit ganzem Herzen da jetzt auch in dieses Gebet hinein, ja. Halleluja. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles am Kreuz vollbracht hast, Herr. Ich danke dir, dass du den Teufel besiegt hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, Herr, dass du unser Versorger bist, Herr, dass du dich um uns kümmerst, weil du uns so sehr liebst, Herr. Ich danke dir wirklich für diese Zusage, dass der der über allem steht, über alle Gewalt, über alle Herrschaft steht, der Himmel und Erde erschaffen hat, der das ganze Universum erschaffen hat, der uns so sehr liebt, ja, und ich spreche dir jetzt zu, dich liebt er ganz besonders, ja, dich liebt er ganz besonders, ja, und er will einfach, dass du frei bist und im Namen Jesus, jeder Lügengeist, jeder Angstgeist, jeder Sorgengeist muss diese Person jetzt verlassen und zwar jetzt in dem Namen Jesus und ich spreche Freiheit in dein Leben hinein, ich spreche Freiheit hinein, jede Mauer muss jetzt weiche, die hat ja der Mama jetzt Durchbruch in Jesu Namen, die reißen wir jetzt ab. Jede Lüge im Namen Jesus weg in dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass du jetzt wirklich mit deiner Liebe, dass du diesen Personen jetzt ganz besonders auch heute und die nächste Zeit deine Liebe so sehr zeigst, Herr, dass sie wissen, wow, da ist Jesus und er ist für mich. Er ist für mich. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ja, Herr Jesus, und Ich möchte jetzt auch für die Weisheit nochmal beten. Und Herr Jesus, da wo wir nicht zu dir gekommen sind, Herr Jesus, wo wir wirklich selber entschieden haben und selber unseren eigenen Weg gegangen sind, vergib uns da, Herr. Und wir wollen jetzt wirklich, wir entscheiden uns heute Morgen, wirklich dich mit einzubeziehen in Entscheidungen, ja, in Kindererziehung, in Ehen, in Beruf, wo auch immer, Herr, im Dienst, ja. Wir wollen dich ganz mit einbeziehen. Wir wollen es nicht selber machen, weil du hast den perfekten Plan. Du weißt die Zukunft, du kennst die Zukunft und du willst sie uns auch nicht vorenthalten, Herr. Und deswegen, Herr, vergib uns da, Herr. Und wir bitten wirklich um Weisheit. Wir bitten Weisheit bei Entscheidungen, die vielleicht anfallen, Herr. Wir bitten um Weisheit, Herr, wo wir heute noch keine Lösung haben, Herr. Wir bitten um Weisheit, Herr, und Offenbarung, das, was in unser Herz brennt, Herr. Ja, da, wo das Wollen ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch zum Vollbringen schreitest, Herr. Ich danke dir, dass sich da jetzt neue Türen öffnen, Herr. Auch in Diensten, Herr. Ich sehe wirklich gerade Menschen, Herr, die heute wirklich angesprochen wurden, heute Morgen, wo wirklich gesagt haben, ja, das hat mich angesprochen. Da ist was, da ist ein Wollen drin. Ich will ja eigentlich Gott dienen. Ich will mich vielleicht auch ja in die Gemeinde integrieren, ja, aber vielleicht, ich weiß nicht so richtig, wie es geht oder ja, ich kann das einfach nicht. Und das setzen wir jetzt frei in dem Namen Jesus. Da ist wirklich neues Feuer, Herr. Da ist jetzt eine Entscheidung da, Herr, die sagt, ja, Herr, ich möchte dir dienen. Heute Morgen mache ich es fest, Herr. Ich gehe voran, Herr. Ich lasse mich nicht mehr aufhalten durch irgendwelche Lügen, Herr. Ja, ich lasse es nicht mehr zu, sondern ich treffe die Entscheidung heute Morgen. Ich gehe vorwärts. Ich gehe vorwärts. Ich lass dich mehr los, ja. Dieses Blut tüdel, tüdel, tüdel ist jetzt weg, ja. Jede Lauheit verschwindet jetzt, Herr. Und ich spreche wirklich neues Feuer, wie ich es auch im Lobpreis gesehen habe. Neues Feuer auf uns in Jesu Namen. Neues Feuer auf die Söhne und Töchter auf der ganzen Welt, Herr. Wir gehen voran, Herr. Wir gehen voran. Wir blühen, Herr. Wir sind der Baum in der Wüste, Herr. Und ich danke dir jetzt für neue Früchte bei jedem Einzelnen, Herr. Ich danke dir, Herr, für neue Zuteilungen jetzt in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für einen richtigen, ja, Aufbruch, Durchbruch, Vormarsch, Herr. Wie du es auch immer nennen möchtest, Herr. Aber da ist eine Frische wirklich vom Himmel. Da ist ein neuer Wind vom Himmel. Da ist ein neues Feuer vom Himmel, wo dir sagt, Lauheit weg, Popo von der Couch hoch, ja. Und da geht es jetzt aufwärts. Da geht es jetzt vorwärts, Herr. Da geht es jetzt, wow, ja, wow, wow, im Namen Jesus. Danke, Herr, für frisches Feuer. Danke, Herr, für neues Feuer, Herr, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Wer ist dabei? Wer sagt, hey, vielleicht sagst du auch schon, ich habe schon Feuer, aber da will ich noch mehr. Wen hat das Wort heute ermutigt, was wirklich kam? Halleluja, streckt euch mal aus, ja, streckt euch mal aus. Und wir wollen es jetzt wirklich nochmal dingfest machen, ja. Sprechen wir einfach noch kurz nach, ja? Sprechen wir einfach noch kurz nach und sag, Herr Jesus, ich mach's heute noch fester. Ich lasse keine Gelegenheit mehr aus. Ich will vorwärts gehen. Gib mir Weisheit beim Vorwärtsgehen. Gib mir Weisheit bei Entscheidungen. Gib mir Weisheit im Dienst. Gib mir Weisheit mit anderen Menschen. Gib mir Weisheit in Beziehungen. Und Herr Jesus, ich sag's nochmal. Ich bin hier. bitte benutze du mich für das, was du geplant hast in meinem Leben. Alles, was jetzt noch mich gedeckelt hat, gebe ich ab. Erfüll du mich ganz. Nimm du mich ganz. Geh du in mir vorwärts. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und dann habe ich einfach noch so auf dem Herzen, wenn du Jesus schon hast, ja, dann hast du ja dein Leben schon Jesus gegeben. Ja. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast die Weisheit, die du anzapfen kannst. Ja. Du hast alles, was es braucht. Ja. Aber wenn du heute Morgen hier bist oder auch zuhörst, ja, und du hast das Leben Jesus noch nicht, ja, wenn du sagst, wow, ich habe mich noch nie richtig für Jesus entschieden, ich habe es noch nie so richtig dingfest mit Jesus gemacht, ich habe vielleicht schon von ihm gehört oder vielleicht bin ich auch ein bisschen abgekommen vom Weg. Ja. Vielleicht habe ich ihn auf den Augen verloren und ich habe jede einzelne Entscheidung selber getroffen und ich habe ihn überhaupt nicht mehr in mein Leben einbezogen, ja, dann gebe ich dir heute Morgen, also oder möchte ich dir einfach heute Morgen die Möglichkeit geben, mach es neu dingfest oder mach es zum ersten Mal dingfest mit Jesus, weil es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Genialeres, als mit Jesus vorwärts zu gehen. Wir haben es gelesen, ja, wir haben es gelesen, ja, wenn du diese Weisheit anzapfst, wenn du ihn anzapfst, ja, dann wird dein Leben gelingen, dann wirst du glücklich sein, ja? Dann folgt alles andere. Nur dann hast du diese Ruhe, diesen Frieden in ihm. Nur dann kannst du frei sein von jeder Angst, von jeder Sorge, ja? Also, ich gebe dir wirklich die Möglichkeit heute Morgen, ja? Mach es dingfest mit ihm. Es gibt nichts Schöneres, nichts Genialeres, als ihn aufzunehmen, mit ihm zu gehen. Also, wenn du sagst, ja, ich möchte es heute Morgen dingfest machen, ja, dann streck einfach mal kurz deine Hand und gib mir ein Zeichen als Zeichen, ja, da ist eine Hand, Halleluja, auch am Livestream. Mach's einfach bewusst, ja, wenn du zuhörst heute, ja, streck einfach auch bewusst deine Hand hinauf und sag, ja, Herr Jesus, ich möchte es heute dingfest machen, ich möchte es heute wirklich, ich möchte einen Switch in meinem Leben, ja, ich möchte es nicht mehr selber machen, ich bin einfach müde geworden, ja, ich schaffe es nicht alleine, sei du mein Herr, ja, hast du die Möglichkeit, Halleluja, also entscheide dich heute Morgen, ja, da waren schon Hände, hat noch jemand, möchte noch jemand, Halleluja. Okay, dann möchte ich beten. Wenn ihr es gestreckt habt, wenn ihr es dingfest machen wollt heute Morgen, einfach nochmal so richtig sichtbar, dann möchte ich euch ganz persönlich mit euch beten. Deswegen würde ich euch einfach bitten, habt den Mut, kommt nach vorne. Ich möchte euch gern einfach die Hand auflegen. Seid mutig, kommt einfach nach vorne und ich möchte einfach kurz mit euch beten. Tut nicht weh, es ist eher genial. Ja, kommt weiter nach vorne, kommt, seid so mutig. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Du heißt? Irina? Okay. Halleluja. Halleluja. Jeffrey? Halleluja. Herzlich willkommen. Ich möchte jetzt einfach kurz mit euch beten. Sprecht mir einfach das Gebet nach. Ja? Schließt einfach die Augen ganz locker und einfach das Gebet nachsprechen. Genau. Auch ihr am Livestream, ja? Auch ihr, sprecht einfach nach dieses Gebet. Schließt auch einfach die Augen, ja? Fokussiert euch wirklich nicht auf eure Umgebung, sondern ganz auf Jesus. Halleluja. Sprecht mir nach. Herr Jesus, da wo ich ohne dich gegangen bin, wo ich Entscheidungen getroffen habe ohne dich, bitte ich dich jetzt um Vergebung. Und ich bitte dich, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Leite du mein Leben. Gib du mir die Weisheit. Sei du mein Versorger. Ja, Herr Jesus, ich lege dir jetzt mein ganzes Leben hin. Und ich danke dir jetzt, dass du die Herrschaft übernimmst in meinem Leben. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Und Herr, ich danke dir jetzt, dass du, ja, ihn jetzt ganz besonders berührst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du in ihm Gaben hineingesetzt hast, Herr, die jetzt hervorkommen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass er ja, so ein Baum in der Wüste wird in seinem Umfeld, Herr. Ich danke, dass er viel Früchte trägt, Herr. Ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du ihn durchflutest, Herr, dass du ihn durchspülst, Herr. Ich danke, dass all seine Schuld vergeben ist, Herr. Ich danke dir, Herr, für ein neues Leben in dir, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du die Übernahme jetzt machst, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Wow, danke, dass du ihn jetzt wirklich so mächtig touchst mit deiner Liebe, Herr. Halleluja. Durchflute ihn mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Halleluja. Danke, Ruhe auch für sein Leben. Danke, dass seine Seele zur Ruhe kommt, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich habe gesehen, so ein richtiger Switch jetzt in deinem Leben, ja, so ein richtiger Switch. Halleluja, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, auch bei ihr, Herr, dass alle Schuld vergeben ist. Danke, Herr, für einen neuen Anfang jetzt, Herr, mit dir, Herr. Danke, Herr, dass du sie führst, dass du sie leitest, Herr. Danke, Herr, dass du sie jetzt an der Hand genommen hast. Ja, Herr, ich danke dir, Herr, und ich sehe jetzt einfach bei dir, Herr, ich sehe jetzt einfach bei dir, wie Jesus mit dir zusammen, ja, durch so ein Torbogen geht, ja, da ist eine Wiese, da blüht alles, Herr. Ja, und ich danke dir, dass du sie an der Hand nimmst und nie mehr loslässt, Herr. Sie ist deine, deine Tochter, Herr. Und niemand kann sie mehr aus deiner Hand reißen. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen, Amen. Hinter mir sind jetzt noch zwei Geschwister und die möchten einfach noch gern mit euch weiterbeten. Genau, und wenn ihr möchtet, dürft ihr einfach mit ihnen gehen. Ja. Und auch am Livestream, ja, der Herr ist mit euch. Er hat euch an die Hand genommen. Es ist ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Und ich habe einfach gesehen, auch da habe ich schon eine Wiese genommen, ich habe auch am Livestream einfach gesehen, wie so eine Blumenwiese einfach richtig aufblüht, ja? Wie neue Gaben hervorkommen, wie neue Söhne und Töchter einfach hervorkommen. Nimm's für dich. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Jetzt darf ich übergeben an unseren Pastor. Halleluja. Geben wir mal Christian einen kräftigen Applaus. Come on. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. So gut. Halleluja. So wichtig, dass du weißt, jetzt ist deine Zeit. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, jetzt ist deine Zeit. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wir hatten gestern und am Freitag auch ein starkes halbes Wochenende sozusagen, von Freitag bis Samstagabend, das Encounter-Wochenende hier im Bernhauser Forst. Ich weiß nicht, wer ist heute Morgen hier, der alles mit dabei war? Wow, guck mal, Halleluja, war es eine starke Zeit, oder? Ja, also das war wirklich, Gott hat so gewirkt. Und so viele freigesetzt, so viele geheilt, befreit, und es war richtig intensive Zeit, dieses Encounter-Wochenende, und ich glaube, wir machen es wieder. Ja. Halleluja. So schön, so schön. Preist den Herrn. Ihr Lieben, und jetzt wollen wir noch zusammen geben, wollen wir wirklich hineinsehen und hinein investieren in das, was Gott in dieser Zeit tut, weil es ist wichtig, dass wir wirklich erkennen auch, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe vorher, als der Christian über Weisheit gesprochen hat, wurde ich immer erinnert auch an die Söhne Issachars, weil die Söhne Issachars, die hatten Weisheit in der Hinsicht, dass sie erkannten, was die Zeit war. Sie konnten die Zeiten und die Zeit erkennen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir leben wirklich jetzt in einer sehr entscheidenden Zeit. Amen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist. Ich meine, wir tun jedes Jahr im Januar haben wir Gebets- und Fastenzeit. Aber ich glaube, dieses Jahr, glaube ich, ist es so, ich sage mal so, auf den Punkt von der Zeit her, dass wir wirklich durch Gebet und Fasten wirklich auch durchbrechen in eine neue Dimension, weil noch nie war es so entscheidend wie jetzt. Ich glaube, wir leben wirklich in ganz entscheidenden Zeiten. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, auch wenn du noch nicht vielleicht davon gehört hast, von unserem Daniel-Fasten, das wir machen jetzt 3 Wochen bis zum 28. Januar, geht's, oder 29., ich weiß gar nicht mehr genau, 28., ja, also der Sonntag. Wenn du noch nicht dich eingeklinkt hast, möchte ich wirklich ermutigen, dabei zu sein, weil ich glaube, jetzt ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit, wo wir uns positionieren im Geist für das, was Gott geplant hat. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, wenn wir sagen, wir befinden uns gerade wirklich an einem Punkt, geistlich gesehen in Deutschland und in Europa, der ganz ähnlich ist, wer sich ein bisschen so mit Erweckungs- und sonstiger Geschichte auskennt, der ganz ähnlich ist wie der Punkt, an dem Deutschland und Europa standen am Vorabend der Reformation. Im 16. Jahrhundert. Ja. Und das war wirklich eine ganz, ganz heiße Zeit. Es war eine Zeit, in der das Land Deutschland, aber nicht nur Deutschland, sondern überhaupt Mitteleuropa, massiv zum einen innerlich unter Verfallserscheinungen litt. Damals war es dieser religiöse Aberglaube, ja, der das Volk im Griff hatte. Und heute ist es der humanistische Aberglaube. Das ist auch ein Aberglaube, zu glauben, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und dass der Mensch wirklich sich selber seine eigenen Wertmaßstäbe geben kann, losgelöst vom Wort Gottes. Das ist ein Aberglaube. Ja, und unsere Nationen, gerade in Westeuropa, sind geradezu zerfressen von diesem Aberglaube. Und das macht die Nationen so schwach, auch politisch und wirtschaftlich und in jeder Hinsicht schwach. Und gleichzeitig, und das war in der Reformation oder vor der Reformation genauso, gleichzeitig nimmt die Bedrohung von außen total zu. Das war in der Reformationszeit, war es damals das Osmanische Reich, das beinahe vor Wien stand, ja, und kurz davor war, und die große Furcht damals war, dass eben die Türken letztendlich damals Deutschland, Europa vollends einnehmen. Ja. Heute ist die Konstellation politisch ein bisschen anders, aber die Feinde Europas stehen an der Tür und die meinen es ernst, verstehst du? Die meinen es ernst. Das ist nicht einfach so Larifari und es soll solltest dich nicht da einlullen lassen, immer wieder. Weißt du, ein Krieg nach dem anderen bricht aus und immer wieder sind wir in Gefahr zu sagen, ja, es ist ja noch nicht bei uns. Aber ich sag dir, ich glaube, geistlich sind wir in einer Situation wie am Vorabend der Reformation. Und ich sag dir was, wenn es keine Reformation und Erweckung, weil mit der Reformation einherging massive Erweckung, wenn es das damals nicht gegeben hätte, dann wäre Deutschland nicht christlich geblieben damals, sondern dann wäre es kassiert worden, definitiv vom Osmanischen Reich, weil das war damals spitz auf Knopf. Und gleichzeitig eben, und das ist die gute Botschaft, durch Reformation und Erweckung ist genau das verhindert worden im Endeffekt. Und tatsächlich kann man sehen, das 16. Jahrhundert war die Wende auch in Bezug auf diese Bedrohung und Schritt für Schritt wurde es mehr und mehr zurückgedrängt aus Europa. Ja, und das ist das, wofür wir glauben, das ist das, wofür wir stehen. Und ich sag dir, das ist das, was wir brauchen, dringend brauchen. Ich sag dir, setz deine Hoffnung nicht auf irgendeine politische Bewegung. Setz deine Hoffnung nicht auf die Welt, sondern was es braucht, ist eine geistliche Bewegung, eine Erweckungs- und Reformationsbewegung, die von innen heraus, ich sage mal, dieses Land und diese Nationen in Europa wieder gesund machen, die Fäulnis herausholen und wieder Gesundheit und Klarheit und Sauberkeit und Ausrichtung hineinbringen und damit Stärke. Und nur Stärke hält die Feinde auf die Dauer draußen. Weißt du, so ein Ding, so nach dem Motto, komm, lieber Herr Putin, lass uns doch alle Freunde sein, lass uns doch alle friedlich sein, wir wollen doch alle nur das Gute. Ha, ha, ha, die lachen nur und sagen, okay, dann kommt einfach mit in mein Imperium, dann haben wir Frieden. Ja? Oder der Islam, genau das Gleiche. Du sagst, ach komm, lass uns Frieden haben, komm, wir glauben doch alle an einen Gott und so weiter. Sagt der Islam, ja super, kommt alle in mein Reich, dann haben wir die gesamte Welt islamisch, das ist dann das Haus des Friedens. Aber ihr Lieben, in diesem Haus des Friedens, in Anführungszeichen, will ich nicht leben, weil das ist kein Friede. Amen. Was es braucht, um das zu verhindern, ich sage dir, ist nicht weniger als eine neue geistliche Erweckungs- und Reformationsbewegung. Und ich möchte dich wirklich auffordern und einladen, jetzt in dieser Zeit mit uns zu beten und zu fasten, dass genau das passiert. Weil Jesus hat gesagt, in Bezug auf den epileptischen Jungen, als die Jünger ihn fragten, hat er gesagt, diese fahren nur aus durch Gebet und durch Fasten. Und ich sage dir, diese Mächte der Finsternis, die Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa letztendlich in den Griff nehmen wollen und in die Zange nehmen wollen, sie fahren nicht aus dadurch, dass man irgendeine neue politische Partei gründet oder sowas, sondern sie fahren nur aus durch Gebet und Fasten und der Konsequenz von Erweckung und dem Wirken Gottes, das daraus hervorkommt. Amen. Halleluja. Glaubt ihr das? Seid ihr da dabei? Wir haben noch 2 Wochen Fasten vor uns und ich sag dir, das ist wichtig, das ist entscheidend. Es geht um unser Land, es geht um Europa. Wir leben wirklich an einem entscheidenden Punkt, wie nie zuvor. Was heißt wie nie zuvor, das ist vielleicht auch zu übertrieben, aber auf jeden Fall wie nie zuvor zu meinen Lebzeiten. Halleluja. Und ich bin ja auch schon ein bisschen über 20. Halleluja. Okay, jetzt gilt's. Ja. Also sei dabei. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir zusammen auch wirklich investieren in das, was Gott tun will. Wir wollen, weißt du, in dieser Zeit ist es wichtig, in 2 Dinge zu investieren, auch mit unseren Finanzen. Zu investieren da rein, dass die Ernte eingebracht wird, ist das eine. Und das zweite ist, zu investieren da rein, dass Vorrat ist im Vorratshaus Gottes, in der Gemeinde Jesu. Jetzt braucht die Gemeinde Vorrat für das, was Gott geplant hat. Amen. Aber wenn Gott Reformation und Erweckung schenkt, weißt du, dann ist wichtig, dass wir eben nicht schwach sind, auch finanziell nicht schwach sind, sondern dass Vorrat im Haus Gottes ist, sodass wir wirklich auch das Wachstum und alles, was Gott uns an Aufgaben und Aufträgen daraus herausgibt, erfüllen können. Also das Beste, worin du investieren kannst in dieser Zeit, ist das Reich Gottes, ist die Gemeinde Jesu. Und somit einfach frag den Heiligen Geist heute Morgen. Sag, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll? Was legst du mir aufs Herz? Und das, was er dir aufs Herz legt, das tust du. Ja, entweder mit der Verpflichtungserklärung kannst du geben heute Morgen, dann überweist du es in den nächsten Tagen. Als ein Zeichen, dass du gegeben hast, tust du die Verpflichtungserklärung in Eimer rein. Oder du kannst in bar geben. Einfach tu das, was er dir gezeigt hat. Und wenn du über Livestream zuschaust, kannst du überweisen. Du kannst per PayPal geben oder per Kreditkarte. Also, lasst uns die Eimer durchgeben und lasst uns dem Heiligen Geist gehorchen und lasst uns das tun, was er uns zeigt. Halleluja. Preist den Herrn. Und während ihr die Eimer durchgebt, habe ich noch 2 ganz starke Zeugnisse. Und zwar von unserem wunderbaren Leo. Ist der Leo da heute Morgen? Ja, der Leo hat 2 starke Sachen bei sich bei der Arbeit erlebt. Der Leo ist ja Krankenpfleger. Und letzte Woche hier, die Nadja hat es aufgeschrieben, kam der Leo zur Arbeit ins Pflegeheim und zunächst war alles ganz normal und plötzlich schreit eine Krankenpflegeschülerin, dass eine Frau auf der Toilette gestorben ist. Kein Puls mehr, sie atmet nicht mehr. Eine andere Kollegin hat sie, bevor der Leo kam, hat sie die Frau ins Bett getragen, den Notdienst angerufen. Es waren schon 3 Minuten vorbei, seitdem die Frau gefunden war. Sie atmete nicht mehr, sie hatte keinen Puls, sie ist offenbar tot. Leo kam zu der Frau und hat ihr automatisch die Hand aufgelegt. Und da fing die Frau plötzlich wieder an zu atmen und sagte, was habe ich euch angetan? Und in Kürze kam der Arzt, hat nichts mehr gefunden. Daraufhin haben sie der Frau das Frühstück ins Zimmer gebracht. Und zum Mittagessen war sie wieder ganz lebendig, wie wenn nichts passiert wäre. Halleluja. Amen. Gott weckt die Toten auf. Und das Zweite, am selben Tag, das muss ein Tag der Herrlichkeit gewesen sein, am selben Tag ging der Leo weiter zur Arbeit. Und da musste einen seit 7 Jahren blinden Mann anziehen und zum Frühstück bringen. Plötzlich fragt der Mann und sagt, Leo, im Zimmer ist es so hell. Leo sagt, ja, es ist schon hell draußen, wir ziehen dich an und gehen zum Frühstück. Als der Mann dann zum Tisch kam, hob er plötzlich seine Hand und spricht, es ist hell, ich sehe meine Hand. Dann sagt er, ich sehe die Teller, ich sehe das Brot, ich sehe meine Tasse. Der Mann war so aufgeregt, dass er sehen konnte und Leo hat Gänsehaut bekommen. Weil er hat ihn nur gewaschen, angezogen und zum Tisch gebracht und jetzt nach 7 Jahren kann er sehen. Halleluja, das ist nicht stark. Halleluja, danke Jesus. Wuhu. Also sollen wir feiern. Preist den Herrn. So stark, was Gott durch seine Söhne und Töchter tut. Ich glaube, das ist jetzt, was Totenauferweckungen angeht, schon das 7. oder 8. Zeugnis von Totenauferweckung. Ich muss mal genau nachzählen bei Gelegenheit, was Gott uns gegeben hat hier bei Glory Life. Also, ich sag dir, Gott tut Zeichen und Wunder. Und damit, weißt du, mit der Kraft Gottes kommt die Wende in unser Land. Halleluja. Pass mal auf, wenn wir jetzt die Sammlung segnen, ich glaube, einige sollen sich nochmal ausstrecken, so richtig nach der Kraft Gottes, weil Gott möchte auch durch dich Wunder tun. Also das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und wenn Gott durch den Leo Tote auferwecken kann, dann kann er auch durch dich Tote auferwecken. Und wenn Gott durch den Leo blinde Augen heilen kann, dann kann er auch durch dich blinde Augen heilen. Halleluja. Streck dich einfach aus, nach der Kraft Gottes. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, du bist der Wunderwirker, Herr. Herr, du bist der wunderwirkende Gott, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr. Und wir danken dir, Herr, für deine Zeichen, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Wirksamkeiten, Herr, die du in dieser Zeit schenkst, Herr. Denn du möchtest auch um uns herum, überall, wo wir hingehen, wirklich eine geistliche Wende freisetzen, Herr. Du möchtest, dass die Kraft Gottes sich durchsetzt, Herr, und dass Menschen zu Jesus gezogen werden, weil sie sehen, Jesus ist real. Und in dem Namen Jesu Christi, Herr, setzt sich deine Salbung, der Wunder, Herr, deine Kraftsalbung für Totenauferweckung, für das Öffnen blinder Augen, für das Öffnen tauber Ohren, für das Heilen der Gelähmten, Herr, für das Heilen von unheilbaren Krankheiten. Ich setze diese Salbung und Kraft frei, überall hier in diesem Raum und auch über Livestream, bei jedem Einzelnen, der zu Glory Live sich zugehört fühlt, jedem Einzelnen, der zuhört, jedem Einzelnen, der jetzt mit offenem Herzen es aufnimmt. Ich danke dir, Herr, für eine Multiplikation der Kraft Gottes und der Wunder Gottes in der kommenden Zeit, Herr, wo immer die Söhne und Töchter hinkommen, Herr. Vater, wir danken dir für eine mächtige Bewegung der Erweckung und der Reformation für Deutschland, Herr. Wir danken dir für ein mächtiges Wirken deines Geistes, Herr. Wir beten und wir fasten, Herr, dafür, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du es schenkst, Herr. Herr, so wie du es schon öfters geschenkt hast in der Geschichte dieses Landes, Herr. So glaub mir, dass es in dieser Zeit schenkst, Herr. Wir glauben es, dass du es 2024 schenkst, Herr. Dass wir die Anfänge davon sehen, Herr. Deiner mächtigen Ausgießung, Herr, deiner mächtigen Kraft. Komm, bete in Sprachen. Lass uns einfach noch eine Minute Fürbitte tun für unser Land und für unsere Nationen. Oh, Halleluja. Oh, wir sagen ja, komm, Heiliger Geist. Wir sagen, komm, Heiliger Geist, auf diese Nationen. Wir sagen, gieß deinen Geist aus, Vater. Gieß deinen Geist aus auf alles Fleisch in dieser Zeit, Herr. Gieß deinen Geist aus. Gieß deinen Geist aus. Gieß deinen Geist aus. Halleluja. Gieß deinen Geist aus. Gieß deinen Geist aus auf die Nationen. Gieß deinen Geist aus auf Europa. Gieß deinen Geist der Erweckung aus, Herr. Oh, Zeichen und Wunder, machtvolle Taten. Ersetz die Engel frei in dieser Zeit, Herr. Und lass diese Bewegung deines Geistes durch die Nationen überfluten, überschwemmen in dem Namen Jesus, Herr. Und Millionen von Seelen, Herr. Herr, Millionen von Seelen. Oh, sag mal, Millionen von Seelen. Wir fordern sie für das Reich Gottes. Wir rufen sie herein in das Reich Gottes. Halleluja, Millionen von Seelen. Oh, wir setzen frei starke Gemeinden, starke Kirchen. Oh, wir setzen frei Stärke, die von innen kommt. Stärke, die aus dem Geist Gottes kommt. Moralische Stärke. Herr, Mut und Kühnheit, Herr. Herr, wir setzen starken Stand frei, Herr. Herr, in deinen Söhnen und Töchtern, in deinen Nationen, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Wir danken dir, Herr, für das, was du in dieser Zeit tust. Herr. Halleluja, Halleluja. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen.